Kundgabe 7130. Empfangen am 25.05.1958. Verständnis für die Ausgießung des Geistes. Es ist das Wirken meines Geistes für die meisten Menschen ein unverständlicher Begriff geworden. Und auch das ist ein Zeichen der tiefen geistigen Finsternis, die über die Erde gebreitet ist. Die eigentliche Bedeutung der Ausgießung meines Geistes verstehen sie nicht. Und immer nur ist es die Ausgießung des Geistes über meine Jünger, das, was sie darunter verstehen. Ein Geschehen, das allen Menschen angekündigt wurde, das alle Menschen selbst erleben könnten, das begrenzen sie nur auf meine ersten Jünger. Und dadurch machen sie sich selbst untauglich dafür, dass mein Geist sich über sie ergießen kann. Es geht ihnen das Verständnis ab für diesen Vorgang, der bei den ersten Jüngern nur das erste Mal in Erscheinung trat, aber von mir zuvor angekündigt wurde mit den Worten: Ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Und alle Worte, die ich sprach, waren auch zu allen Menschen gerichtet. Sie galten nicht nur meinen Jüngern, sondern allen denen, die gleich meinen Jüngern mir nachzufolgen bemüht sind, die meine Gebote der Liebe erfüllen, ansonsten ich nicht hätte sagen können: Wer meine Gebote erfüllet, der ist es, der mich liebet. Zu ihm will ich kommen und mich ihm offenbaren. Ich selbst aber konnte mich nur ankündigen im Geist, weil mein Erdenwandel als Mensch beendet war, mit meinem Tod am Kreuz und meiner Auffahrt zum Himmel, deutlichst den Abschluss meiner Mission auf Erden bildete. Aber ich hatte denen, die an mich glaubten, meinen Geist versprochen. Ich wollte im Geist immer bei ihnen sein, und diesen Ausspruch verstehen die meisten Menschen nicht. Ansonsten ihnen auch das Wirken meines Geistes nicht unbekannt oder unwahrscheinlich wäre. Denn gerade dieses Wirken des Geistes ist es, was überall Zweifel oder Ablehnung hervorruft, weil es einerseits nur selten möglich ist und andererseits nicht dort zum Vorschein kommt, wo die Menschen sich als Nachfolger jener Jünger ausgeben, die aber in Wahrheit nicht die rechten Nachfolger sind, die auch nicht die Bedingungen erfüllen, die ein Wirken des Geistes nach sich ziehen. Denn auch diese angeblichen Nachfolger oder Vertreter Gottes sind in völliger Unkenntnis über die Bedeutung der Ausgießung des Geistes. Der Geist aus mir ist mein Anteil. Er sieht alles, weiß um alles und wird so nach Licht und Helligkeit verbreiten, Aufklärung geben über Dinge, die des Menschen Wissen ihm nicht enthüllt. Der Geist aus mir ist die Kraft, die auch den Menschen erfüllen kann, wenn mein Geist ihn durchströmt. Der Geist aus mir also führt alles aus der Ordnung Getretene in die rechte Ordnung. Er ordnet auch das Denken des Menschen. Er öffnet ihm die Augen zu schauen bisher nie Gesehenes. Er öffnet die Ohren zu hören, was er nie zuvor vernahm. Und diese Ausgießung des Geistes habe ich den Menschen verheißen, wenn sie nur nach meinem Willen leben, das heißt, meine Gebote der Liebe erfüllen. Ist nun aber diese Ausgießung des Geistes an einem Menschen ersichtlich, dass er aus sich heraus berichtet über Dinge, die der Menschheit verborgen sind, dass er klar und verständlich Aufklärung geben kann über vieles, was den Menschen bisher unbegreiflich war, dann erkennen die Mitmenschen es nicht, dass sich mein Geist äußert, dass meine Verheißung sich erfüllt, sondern sie lehnen alles ab und bezeichnen jene Menschen nur als Phantasten oder Lügner und geben damit sich selbst nur das Zeugnis, in völliger Unwissenheit und von meinem Geist keineswegs erfüllt zu sein. Sie können auch nicht den geringsten Grad von Geistwirken an sich verzeichnen, ansonsten ihr Denken insoweit recht geleitet wäre, als dass sie ehrfurchtsvoll meinem ungewöhnlichen Wirken gegenüberstehen würden und ernsthaft darüber nachdenken möchten. Und es ist gerade die Ausgießung meines Geistes Anlass gewesen zu endlos vielen Verfolgungen und Anfeindungen derer, die als rechte Nachfolger meiner ersten Jünger mir zu Aufnahmegefäßen wurden, in die ich meinen Geist ausgießen konnte. Es sind zahllose Verbrechen verübt worden von Seiten derer, die für sich das Recht in Anspruch nahmen, von meinem Geist erleuchtet zu sein und doch nicht das geringste Zeichen des Wirkens meines Geistes an sich aufweisen konnten. Es ist jegliches Verständnis dafür geschwunden und nur wenige ermöglichten es, dass ich selbst mich offenbaren konnte im Geist, dass meine Verheißung sich erfüllt, dass ich selbst zu den Meinen komme im Geist. Amen.